Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Diesen Montag, den 2. September 1748 am Abend. Oh Gott, wie bin ich unglücklich, traurig, mürrisch und mir selbst und den anderen zuwider. Ich habe auf dieser Reise meine Vernunft auf die Probe gestellt. Ich besitze davon weit weniger, als ich dachte. Ohne sie zu leben, ist mir unmöglich. Und wenn sie diesen Winter nicht nach Paris kommen, wird mir das Dasein zur Qual. Heute empfinde ich Widerwillen gegen alles, aber ich stelle mir vor, dass sie mich vielleicht noch lieben. Und das gibt mir den Geschmack am Leben wieder. Émilie du Châtelet, die göttliche Émilie, so hat Voltaire, ihr langjähriger Lebensgefährte, sie einmal genannt, klammert sich an die Hoffnung, nichts hätte sich zwischen ihr und dem jungen Gardeoffizier Marquis de Saint-Lambert verändert. Alles sei noch so wie zu Anfang des Jahres 1748, als sie den 12 Jahre jüngeren Mann kennenlernte und sich leidenschaftlich in ihn verliebte. Ich habe einmal den Beschluss gefasst, mich nicht wieder zu verlieben. Aber das ist jetzt vorbei. Ich hatte keine Ahnung, dass ich jemanden so sehr lieben kann. Ich habe nur einen Augenblick Zeit und nutze ihn, um Ihnen zu sagen, dass ich Sie anbete, Sie vermisse und begehre. Kommen Sie also so schnell als möglich. Sie werden hier trinken und speisen und, wie ich hoffe, auch lieben. Émilie ist 42 Jahre alt und weit über die Grenzen Frankreichs hinaus bekannt. Sie hat sich einen Namen als Gelehrte und Wissenschaftlerin gemacht. Seit ihrer Jugend gilt ihre Leidenschaft der Mathematik, Physik und Naturphilosophie. Ihr aktuelles Projekt, das sie nachts wach hält, ein allgemein verständlicher Kommentar zu Isaac Newtons Hauptwerk, das sie vollständig aus dem Lateinischen übersetzt hat. Doch jetzt bedeutet ihr Newton nichts mehr, wie sie Saint-Lambert schreibt. Sie liebt bis zum Wahnsinn und verhält sich auch so, als der junge Offizier immer weniger Interesse zeigt. Dabei weiß sie, wie sinnlos das ist. Nur ein oder zwei Jahre zuvor hat sie sich in einem philosophischen Essay auch über die Liebe Gedanken gemacht. Das große Geheimnis, durch die Liebe nicht unglücklich zu werden, besteht darin, dass wir versuchen, uns dem Geliebten gegenüber nie ins Unrecht zu setzen, niemals Eifer zu zeigen, wenn seine Leidenschaft sich abkühlt, und immer einen Grad kälter zu sein als er. Das wird ihn nicht zurückbringen, aber nichts würde ihn zurückbringen. Man kann nichts tun, als einen, der aufhört, uns zu lieben, zu vergessen. Die Liebe ist zwar die Leidenschaft, die uns am glücklichsten machen kann, wie die Châtelet schreibt, aber gleichzeitig ist hier unser Glück besonders gefährdet, weil es so sehr von jemandem anderen abhängig ist. Ihre Empfehlung, und das klingt vielleicht paradox, gerade bei der größten Leidenschaft ein Maximum an Vernunft zu zeigen. Nicht die Vernunft, die jede Art von Bindung als unserem Glück abträglich verdammt, sondern jene, die in der Einsicht, dass man nicht recht glücklich sein kann, wenn man nicht liebt, will, dass man nur zu seinem Glücke liebt. An der Vernunft ist es, uns verstehen zu lassen, dass man glücklich sein muss, was es auch koste. Der Essay »Discours sur le Bonheur« ist ein kleines Glanzstück innerhalb einer langen philosophischen Tradition, die sich der Frage nach dem glücklichen Leben widmet und in der Antike mit der Stoa und Epikur beginnt. Die Postulate der Stoa, Freiheit von Leidenschaften, Selbstgenügsamkeit und Gelassenheit, teilt du Châtelet gar nicht. Ihre Rede vom Glück steht in der Tradition Epikurs. Sie vertritt eine Art Philosophie der Leidenschaft. Die Moralisten, die den Menschen sagen, wenn ihr glücklich sein wollt, unterdrückt eure Leidenschaften und beherrscht eure Gelüste, kennen den Weg zum Glück nicht. Glücklich ist man nur durch befriedigte Leidenschaften und Neigungen. Neigungen, sage ich, weil man nicht immer so glücklich ist, Leidenschaften zu haben. Und wenn es an Leidenschaften gebricht, muss man sich eben mit Neigungen zufrieden geben. Leidenschaften sind es denn auch, worum wir Gott bitten sollten, wenn wir ihn um etwas zu bitten wagten. Der Name Émilie du Châtelet taucht meistens im Zusammenhang mit Voltaire auf, die Frau an der Seite dieses genialen Mannes. Dabei war sie nicht nur seine Geliebte, sondern auch seine Lehrerin und Beraterin. Sie war eine große Liebende, die mit fast 43 noch einmal ein Kind bekam von einem wesentlich jüngeren Mann. Und vor allem war sie eine Frau, die im frühen 18. Jahrhundert den unerhörten Anspruch stellte, ihre Leidenschaft für die Wissenschaft genauso leben und ausleben zu können wie ein Mann. Sie hat sich jetzt nicht nur zu Hause damit beschäftigt und sie hat nicht nur in ihrem Salon darüber gesprochen und hat sich als gebildet gezeigt, indem sie wusste, was gerade in den Wissenschaften aktuell war, sondern sie hat wissenschaftliche Kontakte unterhalten, hat versucht, Wissenschaftler zu sich einzuladen auf ihr Landschloss. Und das war schon unerhört, dass sie da so mitwischen wollte in den Diskursen. Also wenn man so die ganzen populärwissenschaftlichen Bücher der Zeit liest, in der ein Mann und eine Frau sich über Naturphilosophie unterhalten, dann ist immer die Frau die Schülerin. Und bei Du Châtelet ist es so, und das ist das Unerhörte dabei, die verhält sich auf Augenhöhe zu den Männern. Also ich weiß von keiner anderen Frau, die das auf diese Art und Weise gemacht hat. So die Mathematikerin Frauke Böttcher, von der die erste Biografie über Émilie du Châtelet als Wissenschaftlerin stammt. Sie muss sehr, sehr selbstbewusst gewesen sein, um gegen diese Geschlechterbilder sozusagen ihr eigenes Selbstbild zu setzen. Dieses Selbstbild, ich bin eine Gelehrte und mich interessiert die Mathematik, mich interessiert die Naturphilosophie und ich will das Wissen. Ich will das Wissen, ich will das Können und ich will mitreden können. In ihrer Rede vom Glück empfiehlt Du Châtelet, sich so früh wie möglich zu entscheiden, was man sein will und was man machen möchte. Diese Entscheidung fehlt bei fast allen Menschen. Dabei ist dies die Bedingung, ohne die es Glück gar nicht gibt. Ohne sie schwimmt man ständig in einem Meer von Ungewissheiten. Man zerstört am Morgen, was man am Abend vollbracht hat. Gabrielle Émilie kommt am 17. September 1706 zur Welt in einer Familie des Hochadels mit guten Beziehungen zum französischen Königshof. Ihr Vater, der Baron de Breteuil, instruiert ausländische Gesandte für ihren Auftritt vor Ludwig dem 14. Sie hat das Glück, dass ihre Eltern großen Wert auf die geistige Bildung ihrer Kinder legen und dass sie zusammen mit einem ihrer Brüder von sorgfältig ausgewählten Hauslehrern unterrichtet wird, statt in der Klosterschule, die im 18. Jahrhundert die klassische schulische Einrichtung für Mädchen ist und oft nur eine Verwahranstalt. Zur außergewöhnlich guten Ausbildung kommt außergewöhnliche Begabung und Intelligenz. Mit 11 Jahren liest Émilie, wie sie gerufen wird, das Lehrbuch von Bernard de Fontenelle zur kartesianischen Himmelsmechanik. Und wenn der bedeutende französische Aufklärer mittwochs im Salon der Eltern zu Gast ist, unterhält sie sich mit ihm darüber. Voltaire rühmt später immer wieder den überragenden Geist und den Bildungseifer seiner Geliebten in Gedichten und Briefen. An einen Freund schreibt er stolz: Ich habe einmal beobachtet, wie sie eine neunstellige Zahl im Kopf dividierte, in Gegenwart eines Mathematikers, der ihr nicht folgen konnte. Die vielen Stunden in der Bibliothek ihrer Eltern, ihr Leben, das primär dem Studium gewidmet ist, das ändert sich mit ihrer Heirat im Jahr 1725. Émilie ist 18 Jahre alt, ihr Mann, Florent-Claude Marquis du Châtelet, knapp 30. Mit dieser arrangierten Ehe ist das eigentliche Ziel der adeligen Mädchenerziehung, der gesellschaftliche Aufstieg, erreicht. Émilie ist jetzt eine Marquise, Mitglied der ranghöchsten französischen Gesellschaftsschicht. Die nächsten 5 Jahre verbringt sie hauptsächlich auf dem Familiensitz ihres Mannes in Semur im Burgund. Sie wird mehrfach Mutter, erfüllt ihre Familienpflicht mit der Geburt des Erben und versucht, fernab von Paris Kontakte zu Menschen zu pflegen, die ähnliche Interessen haben. In ihrer Rede vom Glück schreibt sie: Männer haben unendlich viele Quellen des Glücks, die den Frauen versagt sind. Ernsthaft Wissenschaft treiben zu wollen, ist für Frauen nicht unmöglich, aber mit großen Hindernissen verbunden. Wie sich überhaupt die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen? Die Universität kann Émilie nicht besuchen. Außerdem werden da ihre Fächer, die moderne Mathematik und die Naturphilosophie, noch gar nicht gelehrt. Die wissenschaftlichen Akademien sind damals die wichtigen Institutionen. Aber auch dort sind Frauen nicht zugelassen. Sie ist darauf angewiesen, Privatlehrer zu engagieren. Nur wegen ihrer privilegierten Stellung kann sie sich das leisten. An einen ihrer Lehrer, den Mathematiker Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, schreibt sie später: »Ich fühle das gesamte Gewicht der Vorurteile, die uns so umfassend von den Wissenschaften ausschließen. Einer der Widersprüche dieser Welt, der mich immer am meisten erstaunt hat, ist, dass es große Länder gibt, deren Gesetz uns erlaubt, seine Geschicke zu regeln, aber keines, wo wir zum Denken erzogen werden. Man denke ein wenig darüber nach. Warum ist seit so vielen Jahren niemals eine gute Tragödie, ein gutes Gedicht, eine hochgeschätzte Historie, ein gutes Physikbuch der Hand einer Frau entsprungen? Emilie hat das Glück, dass es ihren Mann nicht stört, dass sie ihm intellektuell überlegen ist. Im Gegenteil, er ist stolz auf seine junge Frau und hat Verständnis dafür, dass sie nicht auf Dauer in Semur leben will. Sie möchte nach Paris zurück, schon wegen der Nähe zur Akademie der Wissenschaften, aber auch wegen des gesellschaftlichen Lebens dort. Emilie ist keineswegs ungesellig. Sie liebt es, sich zu amüsieren. Glücksspiele, das Theater, die Oper. Sie kann selbst wunderbar singen, kennt ganze Partien auswendig. Alles, was sie gern tut, macht sie mit Leidenschaft. Ihr Mann richtet ihr also in Paris eine Wohnung ein. Er selbst ist als Offizier wenig zu Hause und bald führt jeder sein eigenes Leben, auch in erotischer Hinsicht, was nicht ungewöhnlich ist in der Welt des Adels. Warum begegnen wir uns erst jetzt? Wie war mein Leben davor? Auf der Jagd nach Liebe bin ich gewesen, doch fand ich nur Trugbilder, nur Schatten unseres Glücks. Als Voltaire und Emilie sich begegnen, 1733, werden sie schnell ein Liebespaar. Angeblich hatte sie noch einige Zeit eine Affäre mit Maupertuis, ihrem Lehrer, einem sehr attraktiven und exzellenten jungen Wissenschaftler. Voltaire soll sogar selbstironisch gesagt haben, dass ihm Hörner aufgesetzt werden. Sicher aber ist, dass der 39-jährige Schriftsteller und Philosoph und die junge Marquise einander bald etwas ganz Besonderes sind. Ich schwöre dir, sie ist eine Tyrannin. Bin ich bei ihr, muss ich metaphysisch werden. Viel lieber würde ich über Liebe sprechen. Voltaire ist hingerissen von ihrer außergewöhnlichen Intelligenz, ihrem Charme, ihrer Begeisterung für die neuen naturphilosophischen Theorien Newtons. In den Salons ist der Name des Engländers zwar in aller Munde, aber Emilie will die neue Form der Mathematik, die Infinitesimalrechnung, allen Ernstes studieren. Dass sie zum Hochadel gehört, macht das Liebesverhältnis nur noch attraktiver. Sie hat die besten Beziehungen zum französischen Hof, er hingegen ist bürgerlich geboren. Voltaires fortschrittliche Ideen gelten im konservativen Frankreich als gefährlich. Immer wieder muss er das Land verlassen, um nicht erneut ins Gefängnis zu kommen. 1734 wird seine Schrift »Briefe aus England«, in der er den freiheitlichen Geist des Nachbarlandes rühmt, Frankreichs Obrigkeit aber angreift und verspottet, in Paris öffentlich verbrannt. Er flieht nach Cirey-sur-Blaise, 200 Kilometer östlich von Paris. Dort hat die Familie du Châtelet ein kleines, baufälliges Schloss. Dieser Ort wird für die nächsten 10 Jahre, so lange sind sie ein Liebespaar, der Mittelpunkt ihres gemeinsamen Lebens. Jetzt lässt sie Fenster einsetzen, wo ich Türen geplant hatte. Sie wandelt Treppen in Kamine und Kamine in Treppen um. Obwohl es ihm gar nicht gehört, steckt Voltaire Unsummen in den aufwendigen Umbau des Schlosses. Ein neuer Seitentrakt, damit jeder seine eigenen Räumlichkeiten hat, ein kleines Theater im Dachgeschoss, sogar ein hochmodernes Physiklabor. An nichts soll es fehlen. Die Marquise zieht mit ihren Kindern ein. Ihr Ehemann, Florent Claude, hat nichts dagegen und ist in diesen Jahren immer wieder in seinem Anwesen zu Gast. Er schätzt Voltaire, ist Emilie ein treuer Freund. Besuch gibt es oft genug in Cirey. Ein genauer Tagesablauf sorgt dafür, dass die Arbeit der beiden nicht darunter leidet. Frauke Böttcher. Die beiden sind sehr spät aufgestanden für unser heutiges Verständnis, haben dann erstmal lange gefrühstückt und mit den Gästen gesprochen, die da waren. Und dann gab es so eine Art Mittagspause. In der hat Emily du Châtelet auch die Verwaltungsgeschäfte von ihrer Familie erledigt. Und Voltaire hat sich zurückgezogen zum Philosophieren, Schreiben. Und abends hat man sich dann wieder getroffen, um gemeinsam Theater zu spielen. Und haben dann noch abends mit den Gästen noch zusammengesessen, Konversationen betrieben. Und dann ist jeder in sein Zimmer gegangen. Und Emily du Châtelet ist bis tief in die Nacht ihrer eigenen Forschung noch nachgegangen. Aber wie war das Verhältnis der beiden so außergewöhnlichen Menschen? Ihr gemeinsamer Briefwechsel ist verloren. Man ist auf die oft widersprüchlichen Zeugnisse von Freunden und Bekannten und ihre Äußerungen gegenüber Dritten angewiesen. Es heißt, dass Emilie die eigentlich Dominante ist, dass sie die meisten Entscheidungen trifft, dass sie Voltaire sogar unter Druck setzt, sich weniger der Schriftstellerei und mehr der Physik zu widmen. Angeblich muss er sich auf seinen vielen Reisen von ihrer Heftigkeit und ihren Zornausbrüchen erholen und spricht etwa bei Friedrich II. Nicht nur mit Bewunderung über seine göttliche Emilie. Der hört die Klagen gern, will Voltaire bei sich am preußischen Hof haben. 1740 erscheint ihr großes, 450 Seiten dickes Lehrbuch »Institution de Physique«, in dem jahrelange Arbeit steckt. Friedrich II. Hat nur Geringschätzung dafür übrig. Die Minerva hat ihre Physik abgeliefert. Die ganze Anordnung des Werkes taugt nichts. Die Fachwelt ist anderer Meinung. Mit diesem Buch, mit dem sie die Philosophien von Leibniz und Christian Wolff in Frankreich bekannt macht, gewinnt sie die Anerkennung ihrer berühmten männlichen Kollegen. Sie sehen sie als einen der ihren, wie es in einer Rezension heißt. Emilie du Châtelet gilt jetzt als die bedeutendste Wissenschaftlerin ihrer Zeit. Voltaire schreibt stolz an einen Freund: Wenn Leibniz noch lebte, würde er vor Freude vergehen, sich auf diese Weise erläutert zu finden, oder vor Scham, sich an Klarheit, Methode und Eleganz übertroffen zu sehen. Sie macht damit ihrem Geschlecht und Frankreich große Ehre. In der Liebe zur Wissenschaft findet sich eine Leidenschaft eingeschlossen, von der keine edlere Seele ganz frei ist. Die für den Ruhm. Die Liebe zum Ruhm, Quelle so vielerlei Anstrengungen, die zum Glück, zur Belehrung und zur Vervollkommnung der Gesellschaft beitragen, gründet sich ganz und gar auf Illusion. Es wäre ein Kinderspiel, dieses Gespenst zu entlarven, dem alle hochgesinnten Seelen nachlaufen. Aber was hätten sie selbst und die anderen dabei zu verlieren? Als Emilie du Châtelet ihre Rede vom Glück schreibt, wahrscheinlich im Jahr 1746, sind Voltaire und sie zwar eng befreundet, aber schon seit einigen Jahren kein Liebespaar mehr. Die Trennung war für Emilie ein ungeheuer schmerzhaftes, schreckliches Erlebnis. Auch wenn Voltaire es immer zu verheimlichen sucht, er hat wieder eine Geliebte, seine Nichte. Ihr bleibt die Wissenschaft und die Illusion. Um glücklich zu sein, ist es nötig, frei von Vorurteilen, tugendhaft und bei guter Gesundheit zu sein, Neigungen und Leidenschaften zu haben und für Illusionen empfänglich zu sein. Denn den Großteil unserer Vergnügen schulden wir der Illusion. Und unglücklich ist, wer sie verliert. Ausgerechnet du Châtelet, die Aufklärerin und Mathematikerin, die ein so großes Bedürfnis nach Rationalität hat, räumt der Illusion einen solchen Stellenwert ein. Sie ist kein Irrtum, schreibt sie. Sie lässt uns die Dinge einfach nicht ganz so sehen, wie sie sind, zu unserem eigenen Nutzen. Sie passt sie unserer Natur an, um sie unseren Empfindungen angenehm zu machen. So ist es mit den optischen Täuschungen. Die Optik täuscht uns nicht, obwohl sie uns die Dinge nicht so sehen lässt, wie sie sind, sondern so, wie sie zu unserem Nutzen notwendig sind. Es ist wie der Blick hinter die Kulissen, den man sich versagt, wenn man weiterhin am Theater Vergnügen haben will. Man weiß, dass Ruhm letztlich nicht viel wert ist. Man weiß, dass es immer größere Wissenschaftler, wichtigere Entdeckungen, bedeutendere Werke geben wird. Aber wozu sich selbst die Freude am eigenen Erfolg nehmen? Oder die Illusion, geliebt zu werden, solange man damit glücklich ist. Als Emilie im Februar 1748 den jungen Offizier Marquis de Saint-Lambert kennenlernt, gestattet sie sich diese Illusion noch einmal. Ich überlasse mich der Lust, sie zu lieben, und werfe es mir nicht mehr vor. denn ich bin zufrieden mit ihrem Herzen und ihre Liebe entflammt die meine. Ich weiß nicht, wann sie diesen Brief erhalten werden. Ich schreibe ihn, um des Vergnügens willen ihnen zu schreiben und ihnen zu sagen, dass ich sie anbete und um die Ungeduld, die mich verzehrt, zu überlisten. Ich liebe sie bis zum Wahnsinn und es schreckt mich nicht mehr, sie zu lieben. Sie wird schwanger, mit 42 Jahren, macht sich Sorgen um ihre Gesundheit. Sie nimmt ihre Arbeit an dem Kommentar zu Newtons Hauptwerk Principia Mathematica wieder auf. Sie möchte unbedingt mit diesem Werk zu einem Ende kommen. Zu diesem Zeitpunkt hat sie schon lange erkennen müssen, dass ihre Leidenschaft für Saint-Lambert ein Irrtum war. Ich habe dir erzählt, dass ich schwanger bin, doch du hast immer noch nicht darauf reagiert. Das ist grausam, jenseits aller Vorstellungen. So wie mein Kummer unaussprechlich ist. Am 3. September 1749 bringt sie eine Tochter zur Welt. Ihr Mann und Voltaire besuchen sie. Auch Saint-Lambert kommt. Einige Tage später stirbt Emilie an einer Infektion. Ihr Lehrbuch der Physik und auch ihr Newton-Kommentar haben heute nur noch wissenschaftshistorischen Wert. Ihre Rede vom Glück, die aus dem Nachlass stammt, wird dagegen immer wieder neu aufgelegt. Versuchen wir also, es uns gut gehen zu lassen, keinerlei Vorurteile zu hegen, Leidenschaften zu haben und sie unserem Glück dienlich zu machen. Mit größter Sorgfalt unsere Illusionen zu bewahren, tugendhaft zu sein, niemals zu bereuen, uns von traurigen Vorstellungen fernzuhalten und unserem Herzen nie zu erlauben, auch nur ein Fünkchen Neigung für jemanden zu bewahren, dessen Neigung schwindet und der aufhört, uns zu lieben. Da man altert, muss man auf die Liebe eines Tages verzichten. Und dieser Tag sollte der sein, an dem sie uns nicht mehr glücklich macht. Denken wir schließlich daran, unsere Neigung für die Wissenschaft zu pflegen, diese Neigung, die das Glück vollkommen in unsere eigenen Hände legt. Nehmen wir uns vor dem Ehrgeiz in Acht. Und vor allem, seien wir uns im Klaren, was wir sein wollen. Entscheiden wir uns für den Weg, den wir für unser Leben einschlagen wollen, und versuchen wir, ihn mit Blumen zu säumen. Sie hörten Emilie du Châtelet vom Glück der Leidenschaft von Irene Schuck. Es sprachen Beate Himmelstoß, Irina Wanka und Martin Umbach. Ton und Technik Ursula Kirstein, Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.